Und der Rosenhügel, alles voller Rosen. Ein Hügel voller Rosen. Dahinter gab es die Goldfischweiche. Rosenhügel. Ah, ich dachte, du hast Rosenhöhe gesagt, weil so heißt das Krankenhaus in Bielefeld. Ah. Ich dachte gerade, jetzt wird es aber abgerollt. Jetzt muss los. Der Rosenhügel und die Goldfischteiche. Da habe ich immer meine Wasserflöhe geholt für meine Fische. Wasserflöhe. Großartig. Die Diehloer Höhe. Liechtenstein in Stalinstadt. Das ist die fünfte und letzte Folge. Ohne Ende Anfang. Ich bin Jennifer Endung und ich schieße gerade ein paar Fotos von Friedrich Liechtenstein. Wir laufen durch Eisenhüttenstadt und kommen an einer echten Innovation der 50er Jahre vorbei. Der Selbstbedienungshalle. Der ersten ihrer Art in der DDR. Eine Kaufhalle. Friedrich blickt durch die großen Schaufenster. In einen leeren Raum. Cool. Hier war eine Wand dazwischen, da wo diese Mauer ist. Also wie der Vorsprung ist, da war eine Wand. Und hier war Fisch und Gemüse. Von hinten rum ist man rein. Vorne war ein täglicher Bedarf und hier hinten war Fisch und Gemüse. Und ich als kleiner Junge bin dann hierher, da vorne habe ich ja gewohnt, an dieser Schule, rechts. Bin hier lang durch den Park, den kleinen Garten oder Park, wie man immer das nennt hier. Und dann mit der Milchkanne Milch geholt. Dann ziehen wir weiter, wieder Richtung Lindenallee, der Hauptstraße. Ja, hier ist nichts los, ne? Die Lindenallee wird bewacht von einer Ruine. Ein großer, mehrstöckiger Bau. Da, wo mal Fenster waren, weht der Wind ungehindert durch. Ein verschrammtes Schild erinnert daran, dass das Ding einem Investor gehört. Der es nicht gut finden würde, sollte jemand das Privatgrundstück betreten wollen. Der Investor hat das hier in den 90er Jahren für wenig Geld gekauft, allerdings nichts investiert. Womit der Begriff Investor vielleicht auch nicht ganz richtig ist. Und man womöglich eher auf Rendite wartender sagen müsste. Das denkmalgeschützte Haus des auf Rendite wartenden verfällt somit. Mitten im Zentrum der Stadt. Das hier war mal das beste Hotel am Platz. Das alte Hotel Lunik. Das sieht doch richtig schlimm aus, das Lunik, ne? Oh Mann. Mit Nachtclub und Disco und feinsten Speisen. So jedenfalls haben es mir die Leute hier in meinen Interviews erzählt. Kaum vorstellbar, dass ich dieses Gemäuer noch retten ließe. Das ist schon traurig, aber auch faszinierend. Wie gesagt, in Bad Gastein, so ein Ort, der mich auch sehr fasziniert, unter anderem, weil er so aussieht wie das hier. Ne? Das ist so in Österreich, ein sehr wohlhabendes Land. Und Bad Gastein als einer der Hotspots für die Superreichen, die da waren. Also ein unglaublicher Ort. Da hast du auch solche Sachen. Immer noch, bis heute. Ne? Obwohl, ja, die auch Geld haben und... Manchmal passiert das so im Korallenriff des Lebens, dass Dinge zerfallen. Und für mich ist Zerfall auch, oder Leerstand und Brachen, da ist für mich mehr Hoffnung als in zu Ende gebauten. Weil dann weiß ich ja, wie es in Ostberlin aussah nach Mauerfall. Das, da, wo das alles kaputt war und leer stand, da haben sich die tollsten neuen Sachen entwickelt. Ne? Die anderen Sachen, die schon immer zu Ende und durchdekliniert waren, da konnte sich nichts mehr entwickeln. Also ich finde eigentlich so, sagen wir, Gentrifizierung finde ich am Anfang der Show immer die tollste Phase. Ne? Wenn es losgeht, ist es das Tollste. Später wird es dann bekloppt, dann kommen die Faulen, ne? Die dann irgendwie sich nur mit dem Geld da reinsetzen und keine Fantasie mehr haben. Aber am Anfang ist es doch sehr cool immer, Gentrifizierung. Und ich finde auch, wenn die ersten Sachen passieren, die so gelingen, wo so wirklich so eine neue Idee von Urbanität dann sich manifestiert in irgendwelchen neuen Häusern, finde ich auch immer gut. Was wird aus Eisenhüttenstadt? Wir waren zwei Tagesreisen vom Badeschloss entfernt, als durch ein verbotenes, verbotenes, verbotenes, verbotenes, ruckartiges Zurückwenden, durch eine Drehung aus der Schulter, der gesamte bereits zurückgelegte Weg wieder vor uns lag. Es regnet. Es macht nichts. Der Regen ist gut für die Parks. Nicht so gut für die Tapeten im Schloss. Du hast vergessen, die Fenster zuzumachen. Du bist böse. Wir Wir legen uns zu dem Baum dort, wo die Wurzeln hochkommen. Wir tragen unsere Blumenkostüme. Wir liegen Rücken an Rücken und jeder hält sein gelbes Jojo fest. Wir sind made for the future. Mit Friedrich hatte ich schon von außen in die leere Selbstbedienungshalle geblickt. In der Saarluiser Straße steht das leere Gebäude. Das ist die erste Selbstbedienungskaufhalle der DDR, 1958 gebaut. Die Verkaufsfläche ist allein 300 Quadratmeter groß. Hier könnte die neue Zukunft von Eisenhüttenstadt beginnen, sagt Martin Maleschka. Er ist Architekt, Künstler, Fotograf und 39 Jahre alt. Der Haupteingang sieht natürlich heute nicht mehr so aus. Das waren auch alles so eine, sag mal, diese ganze Eingangsfront mit Windfang war eben auch aus diesen Profilen dieses goldeluxierte Aluminiumrahmen. Die sind rausgekommen, weil nach der Wende, ich sag mal, ich müsste so wahrscheinlich Mitte der 90er gewesen sein, ist hier nochmal Trägers Preisbombe eingezogen, so ein Pfennigfuchserladen. Und der hat natürlich hier einige bauliche Veränderungen vorgenommen. Die kommen aber auch alle wieder zurück. Nee, du bist hier reingekommen, ne, du hast dann gleich hier dein Weidenkorb genommen, also so ein Korbgeflecht, hast das Ding genommen und konntest dann eigentlich hier durch die Regale einmal durchschlendern. Und das war natürlich für die damalige Zeit so ein Novum. Ne? Also du musstest dich eigentlich sonst immer anstellen und hast dann eben nach den und den Waren des täglichen Bedarfs gefragt und hier konntest du dich sozusagen selbst bedienen. Die Halle ist Teil des Stadtkerns, der heute ein Baudenkmal von internationalem Rang ist. Martin ist in der SB-Halle der Herr im Haus. Der Berliner Investor Holger Friedrich, dem übrigens auch die Berliner Zeitung gehört, hat die Halle gekauft und Martin gebeten, was daraus zu machen. Im Sommer hat er schon eine erste Ausstellung hier organisiert. Und ein paar Monate zuvor ist er erst nach Hütte zurückgekommen. Also sag mal, der Hauptgrund war tatsächlich schon hier das Gebäude, in dem wir gerade stehen, also die SB-Kaufhalle. Ich sollte ihn besser nicht ablenken. Ach, supi. Guck hier, schon rufen sie an. Ja, Maleschka? Ja. Ja. Genau. Sie sehen zwar nicht, dass ich schmunzel, aber Sie hören es an der Stimme. Nee, genau, ich war selber gewesen. Also irgendwie hat das Ding nicht funktioniert, dieses neue schwarze Brett da, was wir da haben. Aber ich habe es zurückgesetzt hier nach der Anleitung und jetzt läuft's. Ne? Alles in Ordnung. Okay. Jawohl. Bis denn. You know, ciao. Ich sag mal, ich war ja 18 Jahre weg. Und ich meine, diese 18 Jahre sind ja fast eine ganze Generation. Also damals habe ich sozusagen die Stadt ja als völlig in Ordnung, voll normal wahrgenommen. Klar, ich wollte aber eben studieren. Deswegen bin ich ja weggegangen. Und habe mich jetzt irgendwann dazu sozusagen entschlossen, wieder zurückzukommen. Und da ist es natürlich so, du kommst dann in eine Stadt 20 Jahre später und die hat sich doch einiges verändert, also nicht nur baulich, sondern eben auch gesellschaftlich. Du guckst aus dem Fenster und du siehst nur ältere Leute mit den Hunden, diese einmal und das natürlich immer wieder täglich um die Häuserecken führen und ja, irgendwie wünscht man sich eigentlich noch diese Aufbruchstimmung, die es damals, das weiß ich natürlich nur von Erzählungen, also vom Hörensagen natürlich, mit älteren Leuten, wenn du mit denen eben sprichst, oder eben von Bildern. Also gerade da, wo ich eben wohne, gegenüber vom Aktivist, damals Großgaststätte, ein Ausflugsziel Nummer eins. Ne? Mein Opa hat davon geschwärmt, er hat da getanzt. Die Leute hatten sich natürlich auch viel zu erzählen damals, weil sie natürlich aus den unterschiedlichen Regionen in den 50er Jahren hierher gekommen sind. Und natürlich die Stimmung, eine ganze Stadt, ein ganzes Stahlwerk aufzubauen, war ja so groß. Ne? Das hat einfach zusammengeschweißt. Und die Aufbaugeneration ist ja die Generation, die jetzt eben Ü80 ist, oder eben auch schon 90 oder eben nicht mehr ist. Und die stirbt jetzt weg. Und dieser Identitätsgedanke, glaube ich, der ist da schon am Verschwinden. Ich meine, die Stadt ist jetzt da, man muss jetzt damit arbeiten. Ne? Oder aus dem zumindest noch machen, was halt noch da ist. Also die Stadt aufgeben, ich meine, dafür bin ich jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht. Also irgendetwas einfach aufzugeben. Da ist Martin nicht der Einzige. Valentin Franze ist 23 Jahre alt. Als ich so 5, 6 Jahre alt war, fing das ja an, im 7. Wohnkomplex beispielsweise alles abzureißen. Das war natürlich als Kind total faszinierend, wenn man da als kleiner Junge so steht, oh toll, die ganzen Bagger und sowas, was man als Kind eben so gut findet. So, und jetzt im Nachhinein denkt man sich, ja eigentlich, ich bin größer geworden und die Stadt ist kleiner geworden. So ist es eigentlich so entstanden. Und man hat auch, während man so, sag ich mal, jugendlich wurde, festgestellt, es wird immer weniger hier. Wie fast alle seine Freundinnen und Freunde ist er nach dem Abi erstmal weg, zum Studieren. Bin jetzt aber wieder zurückgekommen, weil ich hier in Frankfurt eine Stelle bei einer Regionalzeitung bekommen habe. Und deswegen war es mir auch ein Bedürfnis, wieder herzukommen. Ich wohne jetzt zwar in Frankfurt, aber bin natürlich trotzdem verbunden mit der Stadt. Ne? Also dadurch, dass auch meine Familie hier ist, bin ich eigentlich auch regelmäßig hier. Seine Eltern und Großeltern leben in Eisenhüttenstadt. Aber nicht selten passiert es, dass Menschen, die jetzt in Rente gehen, zu ihren Kindern nach Westdeutschland ziehen, die vorher schon wegen ihrer Arbeit dorthin gegangen sind. Die Leute wollen ihre Enkelkinder aufwachsen sehen. Eisenhüttenstadt ist die noch immer am stärksten schrumpfende Stadt Brandenburgs. Man gibt sich aber auch Mühe, dass eben alles schön aussieht. Aber irgendwie hat man auch so den Eindruck, ja, es funktioniert noch nicht so ganz richtig. Ich glaube, Eisenhüttenstadt ist aber trotzdem eine Stadt, die eine Zukunft hat. Einfach auch von der Art und Weise, wie sie gebaut wurde. Da habt ihr ja sicherlich auch schon einiges mitbekommen. So statt der kurzen Wege, so das Konzept, dass man in einem Wohnkomplex eben alle Nahversorgungseinrichtungen hatte und jeder Wohnkomplex hatte eine Schule und so eine Sachen werden ja jetzt eben wieder wichtiger. Auch in Bezug auf den Klimawandel, sodass man eben nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial eben nach oben. Aber ich sag mal, seit 1990 geht es eben erst wieder ein bisschen, ich sag mal, so bergab. Alle Berechnungen zur demografischen Entwicklung der Stadt zeigen bis heute nach unten. Also die Leute gehen eben weg, also teilweise sterben sie auch weg, weil Eisenhüttenstadt natürlich auch eine sehr alte Stadt ist. Und es kommen eben nicht genügend Leute nach, die, sag ich mal, das Wegsterben der Aufbaugeneration und der Generation, die das hier, sag ich mal, belebt hat, früher aufzuhalten. Wie aber soll es weitergehen? Martin macht sich den ganzen Tag darüber Gedanken, wie Menschen in die Stadt kommen könnten. Also ich glaube, man kann sich eben nicht nur daran klammern, dass Eisenhüttenstadt sozusagen mit dem letzten produzierenden Hochofen oder dieser Stahlwerksanlage sozusagen, dass man nur ein Standbein hat. Also ich glaube, man braucht einfach auf absehbare Zeit ein zweites Standbein. Das ist, die Stadt ist um das Werk herum gebaut, also parallel, in Symbiose. Und ich denke, es geht auch weiter und meine Enkel werden da auch wieder arbeiten. Das ist Frank Balzer, 58 Jahre alt. 1990 hat er bei Eco Stahl angefangen, war später Betriebsrat und ist seit 2018 Bürgermeister von der SPD. Mein Traum ist, dass wir hier eine tolle Industriestadt bleiben, mit sehr guten Angeboten für Jung, Mittel und Alt. Naja, ich sag mal so, also Eisenhüttenstadt ist eine Arbeiterstadt. Es wird auch immer eine Arbeiterstadt wahrscheinlich bleiben. Also der kulturelle Bereich ist ja nach 90 eigentlich mächtig zurückgegangen. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass ich bzw. der Berliner Investor, dass wir hier irgendwie mit diesem Gebäude vielleicht irgendwie so wirklich so einen neuen kulturellen Anker setzen können. Kernproblem ist und bleibt aber, dass die Leute natürlich kommen für ein Projekt, aber eben auch wiederum gehen. Ich meine, die Leute, sage ich mal, die sich hier ja, im kulturellen Bereich engagieren, die kannst du wirklich mit zwei Händen abzählen. Und der nächste in der Runde ist Thomas Zimmermann, 40 Jahre alt. Er betreibt weit außerhalb des Stadtkerns, direkt vor den Toren des Stahlwerks, einen Club, das Stilbruch. Genau wie Martin Maleschka und Frank Balzer ist er hier aufgewachsen. Die haben zu DDR-Zeiten haben die so subventioniert hier. Die haben hier Kultur von früh bis spät. Ja, du konntest in der Woche nicht alle Kneipen mit Live-Musik durchgehen und saufen, weil du es gar nicht geschafft hast, weil hier so viel war. Das wurde alles von oben bezahlt. Die haben immer alles in den Arsch gesteckt gekriegt. Der Verein von Thomas organisiert seit Jahren Konzerte, subkulturelle und künstlerische Begegnungen. Internationale Szenegrößen und deren Fans kommen immer wieder nach Eisenhüttenstadt. Hier findet Jugendarbeit statt, die sich vor allem auch gegen Fremdenfeindlichkeit richtet. Thomas hat erlebt, wie ganze Freundeskreise komplett nach Berlin gezogen sind. der Kipppunkt war nicht mal, dass sie keine Arbeit mehr hatten, sondern dass sie in die kulturellen Orte weggenommen wurden. Ich sag mal, gehst du hin, irgendwo, wo arbeitest, wenn du keine hast, um Geld zu verdienen. Aber dein Raum wird ja zusammengeschweißt mit dem kulturellen Ort, wo du rumhockst mit deinen Leuten, wo unser Café Olé, der Punkerclub, zugemacht hat. Da waren so 30, 40 Kids jeden Tag. Die waren auch Studierte und so was alles. Aber halt, die sind dann ab dem Punkt losgegangen. Die haben zwar auch viel Scheiße gebaut, aber die sind ab dem Punkt losgegangen, wo der Club nicht mehr da war. Die haben sich gesprengt, sind alle nach Berlin gegangen und hocken da halt noch so zusammen. Aber die sind wirklich in dem Moment gegangen, wo der Club zu war. Und so war es halt auch mit vielen anderen Clubs, weil die hätten auch studiert oder wären wieder zurückgekommen oder wenn die in den Ferien da wären oder so, da hätten die wieder Arbeit gesucht. Aber wenn man diesen Raum nimmt, der freien Entfaltung, diesen Freiraum, dann kann hier nichts mehr passieren. Weil die Angebote über die Jahre nicht angenommen wurden. Der Bürgermeister. Sondern sich die Freiheiten genommen wird, woanders auch, sag mal, kulturell zu leben. Dann ist es natürlich zwangsläufig so, dass man dann das einstellt, was hier nicht mehr machbar ist. Wir hatten das beste Beispiel jetzt Taxi. Ne? Es gab jetzt eine Frau, die sich in den Medien beschwert hat, aber ich sag mal, für eine Frau ein Taxi vorzuhalten oder eine Buslinie vorzuhalten, ist schwierig. Das ist genauso, wenn Menschen sagen, Kino. Kino ist zu. Wenn die Menschen nicht ins Kino gehen, macht das Kino zwangsläufig zu. Wenn wir angeblich keine Gaststättenversorgung haben, was nicht stimmt, die Menschen aber nicht essen gehen, sondern zu Hause vor dem Fernsehen Netflix gucken und dann essen, machen die zu. Ne? Das ist ganz normal. Die Menschen müssen ja auch, die dort das Angebot haben, auch leben, also Geld verdienen. Und das ist das Problem. Man kann immer nur meckern, was nicht ist, aber wenn ich selbst nichts dafür tue oder die Angebote nicht wahrnehme, dann ist es automatisch so, dass dann die Angebote eingestellt werden. Die jungen Leute, das gibt ja keinen Grund, die hier zu halten. Also ich sag mal, wenn sie sich nicht, ist ja richtig, die haben ja übelste Energie, die wollen ja was machen, aber wenn sie nie lernen oder keine Chance haben, irgendjemand muss sie an der Hand nehmen und sagen, guck mal hier, das könnt ihr machen, Instrument lernen oder weiß ich was, aber wenn die Kinder an der Hand nimmt oder denen zeigt das Tor zur Welt, dann wird es ja nie was. Und dann beamen die sich ja wieder weg oder gehen studieren und kommen die wieder und sagen, was soll ich denn in dem Kaff? Ich bin die Babyboomer-Generation. Ich lebe, um zu arbeiten. Dann gibt es eine Generation nach mir, die heißt, ich arbeite, um zu leben. Und dann gibt es die nächste Generation, ich lebe, um zu leben. Und die vierte Generation ist, ich liebe Facebook. Und diese unterschiedlichen Generationsbilder, ich habe da mal einen Vortrag von einer Professorin aus Göttingen erlebt, die sind wahr, die erlebe ich selber in meiner Familie. Und das ist das Problem. Wenn man da einen vernünftigen Mix hinbekommt, dann bekommt man auch wieder mehr gemeinsam hin. Aber zu sagen, ein junger Mensch sagt, ich will das und das und das, ich will gegen alles sein, aber wo es herkommt, Werte zu schaffen, das ist schwierig. Und wenn ich dann keinen Menschen mehr habe, der in der Industrie arbeiten will, dann schaffe ich auch keine Werte mehr. Ich bin hier geboren, 1980. Wenn ich in einer anderen Stadt komme, komme ich mir vor wie ein Opa. Hier kommst du dir vor wie ein Jugendlicher. Man kann sich ja eindeutig dazu definieren, dass man beispielsweise auch eine Rentnerstadt sein will. Und ich stelle mir das auch eigentlich so vor, das könnte auch so eine Art Sanatorium sein. Ich finde, das ist so eine Wellnessstadt, könnte das sein, mit irgendwelchen Kuren. Ja, meine Vision ist, dass man vielleicht zumindest durch irgendwelche Projekte, naja, oder durch irgendwelche Neubauten vielleicht auch die Einwohnerzahl zumindest irgendwie auf einem konstanten Niveau erstmal halten kann. Denn die Prognose bis 2030 ist natürlich, dass man unter 20.000 rutscht, also wie 18.000, 17.000. Oder man sagt einfach, wenn das Stahlwerk vielleicht irgendwann nicht mehr produziert, dass man dann irgendwann ein riesengroßes Freilichtmuseum aus der Stadt macht. Die Leute interessiert das in jedem Fall. Ich habe schon unzählige Male Freundinnen oder Freunde hier durchgeführt. Leute, die mir besonders wichtig waren. Auch Leute aus Amerika. Was habt ihr euch hier so ausgedacht? Ah, interessant, verstehe. Na, haben wir nicht, ne. Aber sieht so ähnlich aus wie bei uns im Campus irgendwo in Texas. Da gibt es auch so Planstädte so von irgendwelchen Hochschulen. Das sieht auch so aus. Aber sie sind Nazi-Architektur, oder? Verstehe, ja. Die Führung durch die leere SB-Halle ist jetzt zu Ende. So, 30 Sekunden, dann ist das Ding wieder scharf. Hier ist es. Ja, hier ist es. Wir verlassen das Gebäude. Eine ältere Dame bleibt stehen und blickt uns an. Haben Sie da drin eingekauft? Ja, wahrscheinlich, ne? Früher. Ja. Na, alles Mögliche. So Lebensmittel. Ganz zuerst war noch sehr viel, da war Lebensmittel alle. Und später war Glas und alles sowas sehr viel. Und dann war die Ausstellung hier, die Bilderausstellung. Hat Ihnen die Ausstellung gefallen? Waren Sie drin gewesen? Nee, waren Sie nicht drin gewesen? Nee. Aber Sie wohnen hier in dem Wohngebiet? Ja. Oh, Sie laufen doch fast jeden Tag dann vorbei wahrscheinlich. War nicht die richtige Ausstellung. Aber nächstes Jahr kommen Sie in die Ausstellung. Ich zähle auf Sie. Nee. Ich mache Sie ausfindig. Naja. Was wünschten Sie sich denn, was hier drin passiert? Ein bisschen wird? Was Besseres. Na was denn? Eine richtige Verkaufsstelle, wo alles drin ist. Also Lebensmittel, Obst und Gemüse wieder und sowas. Und ah ja, okay. Also das wäre nicht schlecht. Und weil der Weg jetzt, sage ich mal, vom Wohnhaus dann eben kürzer wäre als jetzt zum Aldi oder zum... Ja, für mich wäre es kürzer. Ja. Gut, hier oben ist auch nicht sehr weit. Man läuft der Niedrigpreis, nicht wahr? Mhm. Aber der soll ja auch Niedrigpreis? Habe ich schon gehört. Da heißt doch Niedrigpreis, vergessen. Oder? Ja. Ja. Aber Preise sind noch mehr wie woanders. Noch teurer vieles. Finde ich nicht schön. Wenn das Niedrigpreis sind, müssen sich auch ein bisschen danach halten. Man kann ja nicht alles teuer das stimmt, machen. Das stimmt. Ja, machen Sie was Schönes draus hier. Wehe dem, da ist eine Strenne. Also, kommen Sie mal vorbeigucken. Na, kostet für Rentner schmalen Taler von 2 Euro. Ich wohne nicht so weit. Naja, sag ich doch eben. Sie kommen doch fast jeden Tag dran vorbei. Die hängen sich an. Naja, immer. Logo, für die Stadt immer. Und das noch, man weiß ja nicht mal, wie lange man da lebt. Ich bin ja schon alt. Schade. Vielleicht ist das auch ein bisschen so dieser Grund, dass ich natürlich immer aus der Ferne, also eben von den Orten, wo ich eben gearbeitet habe, immer natürlich wieder zurückgeguckt habe auf meine Stadt, dass ich mir denke, okay, da passiert nichts oder da hört man immer nur Negatives, auch negative Schlagzeilen und so weiter. Da muss doch irgendwas mal passieren, also irgendeinen Impuls muss es doch geben. Vielleicht war ich, bin ich dieser jetzt und andere Leute ziehen vielleicht nach. Also, bei mir melden sich natürlich auch ganz viele Leute, die suchen auch Wohnungen, ja? Also auch junge Leute, die eben auch für dieses Projekt in Frage kämen, ne? Die man eben hier ansiedelt, dass die sozusagen kostenlos auf Probe erstmal hier wohnen, kennt man ja aus Görlitz solche Projekte, und dann der Stadt aber irgendetwas zurückgeben, also mit ihrer Profession, die sie auch immer haben. Friedrich und ich wollen unseren Besuch hier in Eisenhüttenstadt für heute beenden. Ich habe genug Fotos gemacht. Da bleibt er auf einmal stehen. Heute früh habe ich mich daran erinnert, wie das war. Habe ich mal mit einer der Schwester von meinem Spielkamerad hier gestanden. Oh. Hier in diesem Gebiet, da wo das gepflanzt ist. Der kriechende Wacholder, wo das ist. Und sie meint, ich soll nie vergessen, wo ich herkomme. Das darfst du nicht vergessen, wo du herkommst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es auch gut, vergessen zu können, wo man herkommt. Vielleicht auch nicht schlecht. Du hast mir zu Beginn gesagt, dass du es bereust, dich auf diesen Podcast eingelassen zu haben. Warum? Ich habe festgestellt, dass ich es nicht mehr will. Dass ich auch mich nicht mehr mit Eisenstahl auseinandersetzen will. Und dass das irgendwie, ja. Ich werde ja auch immer älter, habe ja noch viel vor. Und ich will mich auch nicht mit so Sachen beschäftigen, die mich traurig machen. So, ich will Sachen machen, die mich irgendwie, ja, toll, also wo ich mich drüber freue, die mir irgendwie Glanz bringen und Expansion, also dass ich in andere Welten vordringe und das ist irgendwie schön. Wenn ich jetzt da was gefunden hätte, tatsächlich, was mich am Ende, so wie ich dachte, als ich da in L.A. stand, das zu meinem Oeuvre gehören sollte, damit ich was zu erzählen habe, aber da bin ich... Ich glaube, das war's jetzt. Aber, naja, man kann auch viel leichter damit umgehen, bis es dann vielleicht doch auf einmal einen ganz vitalen und kräftigen Impuls gibt und einen Grund. Und auf einmal dann kann man ja wieder da sein und kann sagen, da schmeckt der Slivovitz, schmeckt mir jetzt wieder. Ich habe den 40 Jahre nicht getrunken, weil ich hatte einmal so einen Kater von dem Zeug. Aber jetzt geht's wieder, schmeckt wieder herrlich. Kann auch passieren, dass der Tag kommt. So wie bei Dornröschen. Nach 100 Jahren kommt dann der Prinz vorbei und dann, der ist dann der Richtige. Alle anderen sterben an der Rosenhecke. Vielleicht ist es mit Eisenstadt auch so, dass dann eines Tages passiert irgendwas und man ist versöhnt und alles ist klar und sagt, ja, was für ein Geschenk, wie toll. Unsere Stadt, die schönste Stadt Deutschlands. Eisenhüttenstadt. Wie soll's weitergehen? Once upon a time, memories of them. Looks like promises of Cadillacs and Glam. Once upon a time, slash, memories of them, slash, looks like promises of Cadillacs and Glam. Liechtenstein in Stalinstadt. Mit Friedrich Liechtenstein und Jennifer Endo. Folge 5. Ohne Ende Anfang. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter an eure Freunde. Dankeschön. Buch und Regie Johannes Nichelmann. Recherche Marilena Behrens. Fachberatung Florentine Nadolny, Sabrina Kotzian und Axel Drieschner. Sounddesign Julius Hofstetter. Producer Janis Gebhardt und Johannes Nichelmann. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion von Studio J. Gefördert von Kulturgemeinschaften. Im Auftrag des Museum Utopie und Alltag und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2022.